Neuntes Kapitel, die Deutsche Arbeiterpartei. Eines Tages erhielt ich von der mir vorgesetzten Dienststelle den Befehl, nachzusehen, was es für eine Bewandtnis mit einem anscheinend politischen Verein habe, der unter dem Namen Deutsche Arbeiterpartei in den nächsten Tagen eine Versammlung abzuhalten beabsichtige und in der ebenfalls Gottfried Feder sprechen sollte. Ich müsste hingehen und mir den Verband einmal ansehen und dann Bericht erstatten. Die Neugierde, die von Seiten des Heeres damals den politischen Parteien entgegengebracht wurde, war mehr als verständlich. Die Revolution hatte dem Soldaten das Recht der politischen Betätigung gegeben, von dem nun auch gerade die Unerfahrensten den reichlichsten Gebrauch machten. Erst in dem Augenblick, da Zentrum und Sozialdemokratie zum eigenen Leidwesen erkennen mussten, dass die Sympathien der Soldaten von den revolutionären Parteien weg, der nationalen Bewegung und Wiedererhebung sich zuzuwenden begannen, sah man sich veranlasst, der Truppe das Wahlrecht wieder zu entziehen und die politische Betätigung zu untersagen. Dass Zentrum und Marxismus zu dieser Maßnahme griffen, war einleuchtend, denn würde man diese Beschneidung der staatsbürgerlichen Rechte, wie man die politische Gleichberechtigung der Soldaten nach der Revolution nannte, nicht vorgenommen haben, hätte es schon wenige Jahre später keinen Novemberstaat, damit aber auch keine weitere nationale Entehrung und Schande mehr gegeben. Die Truppe war damals auf dem besten Wege, der Nation ihre Blutsauger und Handlanger der Entente im Inneren vom Halse zu schaffen. Dass aber auch die sogenannten nationalen Parteien begeistert für die Korrektur der bisherigen Anschauungen der Novemberverbrecher stimmten und so mithalfen, das Instrument einer nationalen Erhebung unschädlich zu machen, zeigte wieder, wohin die immer nur doktrinären Vorstellungen dieser harmlosesten der Harmlosen zu führen vermögen. Dieses wirklich an geistiger Altersschwäche krankende Bürgertum war allen Ernstes der Meinung, dass die Armee wieder das werde, was sie war, nämlich ein Hort deutscher Wehrhaftigkeit. Während Zentrum und Marxismus ihr nur den gefährlichen nationalen Giftzahn auszubrechen gedachten, ohne den aber nur einmal eine Armee ewig Polizei bleibt, jedoch keine Truppe ist, die vor dem Feind zu kämpfen vermag, etwas, was sich in der Folgezeit zur Genüge bewiesen hat. Oder glaubten etwa unsere nationalen Politiker, dass die Entwicklung der Armee anders als eine nationale hätte sein können? Das sehe diesen Herrn verflucht ähnlich und kommt davon, wenn man im Kriege statt Soldat zu sein Schwätzer, also Parlamentarier ist und keine Ahnung mehr hat, was in der Brust von Männern vorgehen mag, die die gewaltigste Vergangenheit erinnert, einst die ersten Soldaten der Welt gewesen zu sein. So entschloss ich mich, in die schon erwähnte Versammlung dieser mir bis dahin ebenfalls noch ganz unbekannten Partei zu gehen. Als ich abends in das für uns später historisch gewordene Leiberzimmer des ehemaligen Sternecker-Breus in München kam, traf ich dort etwa 20 bis 25 Anwesende, hauptsächlich aus den unteren Schichten der Bevölkerung. Der Vortrag Feders war mir schon von den Kursen her bekannt, so dass ich mich mehr der Betrachtung des Vereins selber widmen konnte. Der Eindruck auf mich war weder gut noch schlecht, eine Neugründung, wie sie eben so viele andere auch. Es war gerade damals die Zeit, in der sich jeder berufen fühlte, eine neue Partei aufzumachen, der mit der bisherigen Entwicklung nicht zufrieden war und zu den gegebenen Parteien kein Vertrauen mehr besaß. So schossen denn überall diese Vereine nur so aus dem Boden, um nach einiger Zeit sang- und klanglos wieder zu verschwinden. Die Begründer besaßen zumeist keine Ahnung davon, was es heißt, aus einem Verein eine Partei oder gar eine Bewegung zu machen. So erstickten diese Gründungen fast immer von selbst in ihrer lächerlichen Spießerhaftigkeit. Nicht anders beurteilte ich nach etwa zweistündigem Zuhören die Deutsche Arbeiterpartei. Als Feder endlich schloss, war ich froh. Ich hatte genug gesehen und wollte schon gehen, als die nun verkündete freie Aussprache mich doch bewog, noch zu bleiben. Allein auch hier schien alles bedeutungslos zu verlaufen, bis plötzlich ein Professor zu Worte kam, der erst an der Richtigkeit der Federschen Gründe zweifelte, sich dann aber, nach einer sehr guten Erwiderung Feders, plötzlich auf den Boden der Tatsachen stellte, nicht aber ohne der jungen Partei auf das Angelegentlichste zu empfehlen, als besonders wichtigen Programmpunkt den Kampf um die Lostrennung Bayerns von Preußen anzunehmen. Der Mann behauptete mit frecher Stirne, dass in diesem Falle sich besonders Deutsch-Österreich sofort an Bayern anschließen würde, dass der Frieden dann viel besser würde und ähnlichen Unsinn mehr. Da konnte ich nicht anders, als mich ebenfalls zum Wort zu melden und dem gelehrten Herrn meine Meinung über diesen Punkt zu sagen. Mit dem Erfolge, dass der Herr Vorredner, noch ehe ich fertig war, wie ein begossener Pudel das Lokal verließ. Als ich sprach, hatte man mit erstaunten Gesichtern zugehört, und erst als ich mich anschickte, der Versammlung Gute Nacht zu sagen und mich zu entfernen, kam mir noch ein Mann nachgesprungen, stellte sich vor, ich hatte den Namen gar nicht richtig verstanden, und drückte mir ein kleines Heftchen, ersichtlich eine politische Broschüre, in die Hand, mit der dringenden Bitte, dies doch ja zu lesen. Das war mir sehr angenehm, denn nun durfte ich hoffen, vielleicht auf einfachere Weise den langweiligen Verein kennenzulernen, ohne noch weiterhin so interessante Versammlungen besuchen zu müssen. Im Übrigen hatte dieser augenscheinliche Arbeiter auf mich einen guten Eindruck gemacht. Damit also ging ich. Ich wohnte zu jener Zeit noch in der Kaserne des 2. Infanterieregiments in einem kleinen Stübchen, das die Spuren der Revolution noch sehr deutlich an sich trug. Tagsüber war ich fort, meistens bei dem Schützenregiment 41 oder auch in Versammlungen, auf Vorträgen bei irgendeinem anderen Truppenteil und so weiter. Nur nachts schlief ich in meiner Behausung. Da ich jeden Morgen früh schon vor 5 Uhr aufzuwachen pflegte, hatte ich mir die Spielerei angewöhnt, den Mäuslein, die in der kleinen Stube ihre Unterhaltung trieben, ein paar Stücklein harte Brotreste oder Rinden auf den Fußboden zu legen und nun zuzusehen, wie sich die possierlichen Tierchen um diese paar Leckerbissen herumjagten. Ich hatte in meinem Leben schon so viel Not gehabt, dass ich mir den Hunger und daher auch das Vergnügen der kleinen Wesen nur zu gut vorzustellen vermochte. Auch am Morgen nach dieser Versammlung lag ich gegen 5 Uhr wach in meiner Klappe und sah dem Treiben und Gehusche zu. Da ich nicht mehr einschlafen konnte, erinnerte ich mich plötzlich des vergangenen Abends, und nun fiel mir das Heft ein, das mir der eine Arbeiter mitgegeben hatte. So begann ich zu lesen. Es war eine kleine Broschüre, in der der Verfasser, eben dieser Arbeiter, schilderte, wie er aus dem Wirrwarr marxistischer und gewerkschaftlicher Phrasen wieder zu nationalem Denken gelangte. Daher auch der Titel »Mein politisches Erwachen«. Da ich erst angefangen hatte, las ich das Schriftchen mit Interesse durch. Spiegelte sich ja in ihm ein Vorgang ab, den ich ähnlich 12 Jahre vorher am eigenen Leibe auch durchzumachen hatte. Unwillkürlich sah ich meine eigene Entwicklung wieder vor mir lebendig werden. Ich dachte im Laufe des Tages noch einige Male über die Sache nach und wollte sie endlich schon wieder beiseite legen, als ich noch keine Woche später zu meinem Erstaunen eine Postkarte erhielt des Inhalts, dass ich in die Deutsche Arbeiterpartei aufgenommen wäre. Ich möchte mich dazu äußern und deshalb am nächsten Mittwoch zu einer Ausschusssitzung dieser Partei kommen. Ich war über diese Art Mitglieder zu gewinnen, allerdings mehr als erstaunt, und wusste nicht, ob ich darüber mich ärgern oder ob ich dazu lachen sollte. Ich dachte gar nicht daran, zu einer fertigen Partei zu gehen, sondern wollte meine eigene gründen. Dieses Ansehen kam für mich wirklich nicht in Frage. Schon wollte ich meine Antwort den Herren schriftlich zugehen lassen, als die Neugierde siegte und ich mich entschloss, am festgelegten Tage zu erscheinen, um meine Gründe mündlich auseinanderzusetzen.